Abschnitt 7 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 56. Zum alten Kerker hat mich neu geführet Amor mit der Verheißung schmeichellaut. Den Schlüssel hat der Feindin er vertraut, ob deren noch mein Herz sich selbst verlieret. Gefangen war ich schon, eh ich's gespüret, doch floh ich aus der Haft, die mich umgraut. Und wer ist wohl, der meinen Schwüren traut, das Seufzer nur die Freiheit mir gebieret. Gleich dem Gefangenen, den die Haft noch drückt, ist mir der Fesseln größter Teil geblieben. In Aug und Stirne steht mein Herz geschrieben. Und wer mir nur ins bleiche Antlitz blickt, der spricht, wenn Blick und Urteil mich nicht trügen, so war er nah, dem Tode zu erliegen. Ende von Abschnitt 7.